Oberst Brandon kam herein, während die Gesellschaft beim Tee saß, und an der Art, wie er sich im Zimmer nach Marion umsah, merkte Elinor sofort, dass er sie weder zu sehen erwartete noch wünschte, ja, kurz und gut, dass er bereits wusste, warum sie abwesend war. Mrs. Jennings blieb diese Einsicht versagt, denn kurz nach seinem Eintritt ging sie quer durchs Zimmer zum Teetisch, wo Elinor einschenkte, und flüsterte, »Der Oberst sieht so ernst aus wie eh und je. Er weiß noch nichts. Klären Sie ihn auf, mein Kind.« Kurz darauf zog er einen Stuhl zu Elinor heran und erkundigte sich mit einem Blick, der sie völlig davon überzeugte, dass er Bescheid wusste, nach ihrer Schwester. »Marion geht es nicht gut«, sagte sie. »Sie hat sich den ganzen Tag nicht wohlgefühlt, und wir haben sie überredet, ins Bett zu gehen.« »Dann ist also«, erwiderte er zögernd, »an dem, was ich heute Vormittag gehört habe, dann ist also vielleicht mehr daran, als ich zuerst für möglich gehalten habe.« »Was haben Sie gehört?« »Dass ein Herr, von dem ich allen Grund hatte anzunehmen, kurz und gut, dass ein Mann, von dem ich wusste, dass er verlobt war, ach, aber wie soll ich es Ihnen sagen? Wenn Sie es bereits wissen, was doch sicher der Fall ist, dann kann ich es mir sparen.« »Sie meinen«, antwortete Elinor mit erzwungener Ruhe, »Mr. Willoughbys Heirat mit Miss Grey?« »Ja, wir wissen tatsächlich alles. Dies scheint ein Tag der Offenbarungen zu sein, denn erst heute Morgen haben wir davon erfahren. Mr. Willoughby ist unergründlich. Wo haben Sie es gehört?« »In einem Papiergeschäft in der Pall Mall, wo ich zu tun hatte. Zwei Damen warteten auf ihre Kutsche, und die eine gab der anderen einen Bericht der bevorstehenden Verbindung in einem Ton, der so wenig auf Geheimhaltung bedacht war, dass ich es unmöglich überhören konnte. Der Name Willoughby, John Willoughby, mehrmals wiederholt, ließ mich zuerst aufhorchen, und was dann folgte, war die Bestätigung, dass seine Heirat mit Miss Grey nun endgültig geregelt sei. Sie brauche nicht länger ein Geheimnis zu bleiben, sie werde sogar in wenigen Wochen stattfinden. Und alles dies mit vielen Einzelheiten über die Vorbereitungen und andere Dinge. An eins erinnere ich mich besonders, weil es dazu beitrug, den Mann noch genauer zu identifizieren. Sobald die Zeremonie vorbei sei, würden sie nach Combe Magna gehen, seinem Sitz in Somersetshire. Mein Erstaunen! Aber es wäre unmöglich zu beschreiben, was ich empfand. Die redselige Dame war, wie ich bei näherer Erkundigung erfuhr, denn ich blieb in dem Laden, bis die beiden gegangen waren, eine Mrs. Allison. Und das ist, wie ich inzwischen erfahren habe, der Name von Miss Grays Vormund. »Das stimmt. Aber haben Sie auch gehört, dass Miss Grey 50.000 Pfund hat? Darin, wenn überhaupt, finden wir vielleicht eine Erklärung.« »Das kann sein. Aber Willoughby ist imstande, jedenfalls glaube ich...« Er hielt einen Augenblick inne. Dann fuhr er fort in einem Ton, der seiner selbst nicht sicher schien. »Und Ihre Schwester, wie hat sie...« »Sie leidet entsetzlich darunter. Ich kann nur hoffen, dass es vorübergeht. Es war, ja, es ist ein grausamer Schlag für sie. Bis gestern, glaube ich, hat sie nie an seiner Zuneigung gezweifelt. Und vielleicht hat sie selbst jetzt... Aber ich bin beinahe überzeugt, dass ihm nie wirklich an ihr gelegen hat. Er hat sie regelrecht hintergangen, und in gewisser Weise scheint er gefühllos zu sein.« »Oh ja«, sagte Oberst Brandon, »das ist er. Aber Ihre Schwester betrachtet es, das sagten Sie, glaube ich, sie betrachtet es nicht ganz wie Sie. Sie kennen sie ja, und Sie können sich vorstellen, wie leidenschaftlich sie ihn immer noch verteidigen würde, wenn sie könnte.« Er gab keine Antwort. Bald danach wurde das Teegeschirr abgeräumt und die Kartentische aufgestellt, und sie mussten das Thema notgedrungen fallen lassen. Mrs. Jennings, die ihre Unterhaltung mit Vergnügen beobachtet hatte und erwartete, dass die Wirkung von Miss Dashwoods Mitteilungen auf Oberst Brandon sich in einer unmittelbaren Fröhlichkeit äußern würde, wie sie vielleicht einem Mann in der Blüte von Jugend, Hoffnung und Glück anstand, sah mit Erstaunen, dass er den ganzen Abend noch ernsthafter und nachdenklicher war als sonst. Nach einer Nacht mit mehr Schlaf, als sie erwartet hatte, wachte Marion am nächsten Morgen mit dem gleichen Gefühl der Verzweiflung auf, mit dem sie eingeschlafen war. Elinor ermunterte sie, so viel wie möglich von ihren Empfindungen zu sprechen, und bevor das Frühstück fertig war, hatten sie das Thema mehrmals, und zwar von Seiten Elinors mit der gleichen unerschütterlichen Überzeugung und liebevollen Fürsorge und von Seiten Marians mit den gleichen ungestümen Gefühlsausbrüchen und schwankenden Urteilen durchgesprochen. Manchmal hielt sie Willoughby für ebenso unglücklich und unschuldig wie sich selbst, dann wieder raubte ihr die Unmöglichkeit, ihn freisprechen zu können, jeden Trost. Mal war ihr die Neugier der ganzen Welt völlig gleichgültig, mal wollte sie sich völlig zurückziehen, und dann wieder war sie bereit, ihr energischen Widerstand zu leisten. In einem Punkt allerdings war sie unerschütterlich, wenn es nämlich darum ging, die Gegenwart von Mrs. Jennings, wo immer möglich, zu meiden oder sie, wenn es nicht anders ging, in entschlossenem Stillschweigen zu ertragen. Sie hatte sich hartnäckig darauf versteift, dass Mrs. Jennings ohne jedes Mitleid an ihrem Schmerz teilnahm. »Nein, nein, nein, das kann nicht sein«, rief sie. »Sie hat kein Gefühl. Ihre Freundlichkeit ist nicht Anteilnahme. Ihre Gutmütigkeit ist nicht Zärtlichkeit. Sie ist nur auf Klatsch aus, und sie mag mich, weil ich sie damit versorge.« Elinor brauchte keinen weiteren Beweis für die Ungerechtigkeit, zu der ihre Schwester oft aufgrund ihrer eigenen reizbaren Sensibilität und der übergroßen Wichtigkeit, die sie dem Zartgefühl einer starken Empfindsamkeit und dem Reiz gepflegter Manieren beimaß, in ihrem Urteil über andere neigte. Wie die meisten Menschen, wenn überhaupt die Mehrzahl der Menschen klug und gut ist, war Marian bei all ihren ausgezeichneten Fähigkeiten und ausgezeichneten Anlagen weder vernünftig noch ehrlich. Sie erwartete, dass andere Leute die gleichen Meinungen und Gefühle hatten wie sie selbst, und sie urteilte über deren Beweggründe nach der unmittelbaren Wirkung ihrer Handlungen auf sich selbst. So ereignete sich ein Umstand, als die Schwestern nach dem Frühstück in ihrem eigenen Zimmer zusammen waren, der Mrs. Jennings Gesinnung in ihrer Achtung nur noch tiefer sinken ließ, denn aufgrund von Marians Schwäche ergab es sich, dass ihr frischer Kummer zugefügt wurde, obwohl Mrs. Jennings dabei die allerbesten Absichten hatte. Einen Brief in der ausgestreckten Hand und ein fröhliches Lächeln auf dem Gesicht, das der Überzeugung entsprang, Trost zu bringen, betrat sie ihr Zimmer mit den Worten: »Also, mein Kind, ich bringe Ihnen etwas, was Ihnen bestimmt guttun wird.« Das genügte Marian. Im Nu stellte sie sich in ihrer Fantasie einen Brief von Willoughby voller Zärtlichkeit und Zerknirschung vor, der alles Vorgefallene erklärte, zufriedenstellend, überzeugend, und schon sah sie Willoughby selbst folgen, wie er ungestüm ins Zimmer stürzte, um mit der Beredsamkeit seiner Augen zu ihren Füßen die Schwüre seines Briefes zu bekräftigen. Das Werk eines Augenblicks wurde im nächsten zerstört. Sie hatte die Handschrift ihrer Mutter, bisher niemals unwillkommen, vor sich, und in der unmittelbaren Enttäuschung, die diesem Ausbruch übergroßer Hoffnung folgte, kam es ihr vor, als ob sie bis zu diesem Augenblick noch gar nicht richtig gelitten hatte. Mrs. Jennings Grausamkeit ließ sich selbst in Worten, die Marian in Augenblicken schönster Beredsamkeit zur Verfügung standen, nicht ausdrücken. Und so konnte sie ihr den Vorwurf nur durch die Tränen zu verstehen geben, die mit ungehemmter Leidenschaft aus ihr hervorbrachen. Ein Vorwurf, der seinen Gegenstand allerdings so wenig traf, dass Mrs. Jennings sich nach vielen Mitleidsbezeugungen zurückzog und ihr den Brief immer noch als Trost empfahl. Aber der Brief brachte, als sie ruhig genug war, ihn zu lesen, wenig Trost. Auf jeder Seite war nur von Willoughby die Rede. Immer noch von der Verlobung überzeugt und in unerschütterlichem Vertrauen auf seine Treue, war ihre Mutter durch Elinors Bitten lediglich dazu bewegt worden, Marian ernstlich um größere Offenheit ihnen gegenüber zu bitten. Und sie tat das mit solcher Zärtlichkeit für sie, mit so viel Liebe für Willoughby und solchem Vertrauen auf ihr zukünftiges Glück miteinander, dass Marian während der ganzen Lektüre bitterlich weinte. All ihre Ungeduld, wieder nach Hause zu kommen, kehrte nun zurück. Sie hing mehr an ihrer Mutter als je, hing an ihr gerade wegen der Maßlosigkeit ihres irrtümlichen Vertrauens in Willoughby, und sie brannte darauf, aufzubrechen. Elinor war außerstande, allein zu beurteilen, ob es besser für Marian war, in London oder in Barton zu sein, enthielt sich deshalb aller Ratschläge und riet nur zu Geduld, bis sie Näheres von ihrer Mutter hörten. Und schließlich gab ihr ihre Schwester das Versprechen, sich bis dahin zu gedulden. Mrs. Jennings verließ sie früher als sonst, denn sie hatte keine Ruhe, bis die Middletons und die Palmers sich demselben Kummer hingeben konnten wie sie selbst. Sie lehnte Elinors Begleitung strikt ab und ging den Rest des Vormittags allein aus. Elinor, die wohl wusste, welchen Schmerz sie ihrer Mutter bereiten musste, und Marians Brief entnahm, wie wenig es ihr gelungen war, sie darauf vorzubereiten, setzte sich dann schweren Herzens hin, um ihrer Mutter einen Bericht von allem, was vorgefallen war, zu geben und ihre Anweisungen für die Zukunft einzuholen, während Marian, die ins Zimmer kam, sobald Mrs. Jennings gegangen war, unbeweglich am Tisch saß, wo Elinor schrieb, die Bewegungen ihrer Feder verfolgte und Elinors Mühe bei dieser Aufgabe und mehr noch die Wirkung auf ihre Mutter zärtlich beklagte. Auf diese Weise hatten sie ungefähr eine Viertelstunde verbracht, als Marian, deren Nerven keine plötzlichen Geräusche ertragen konnten, durch ein Klopfen an der Tür aufgeschreckt wurde. »Wer kann das sein?« rief Elinor. »Und dann so früh? Ich dachte, wir seien sicher.« Marian trat ans Fenster. »Es ist Oberst Brandon«, sagte sie. »Vor ihm sind wir nie sicher.« »Er wird nicht hereinkommen, da Mrs. Jennings nicht zu Hause ist. Darauf würde ich mich nicht verlassen.« Sie zog sich in ihr eigenes Zimmer zurück. »Ein Mann, der nichts mit seiner eigenen Zeit anzufangen weiß, scheut nicht davor zurück, die anderer Leute in Anspruch zu nehmen.« Ihre Prophezeiung erwies sich als richtig, obwohl sie auf ungerechten und falschen Voraussetzungen beruhte. Denn Oberst Brandon kam tatsächlich herein, und Elinor, die überzeugt war, dass Sorge um Marian ihn herführte und die genau diese Sorge in seinem verstörten und melancholischen Blick und seiner fürsorglichen, wenn auch kurzen Erkundigung nach ihr entdeckte, konnte ihre Schwester nicht verzeihen, dass sie ihn so oberflächlich beurteilte. »Ich habe Mrs. Jennings in der Bond Street getroffen«, sagte er nach der ersten Begrüßung, »und sie hat mir zugeredet, herzukommen. Und ich war umso leichter zu überzeugen, als ich es für möglich hielt, sie allein zu finden, woran mir sehr viel lag. Mein Ziel, mein Wunsch, mein einziger Wunsch, weshalb mir daran liegt, ist, dass ich hoffe, das glaube ich jedenfalls, Trost geben zu können. Nein, Trost darf ich nicht sagen, keinen unmittelbaren Trost, aber Gewissheit, dauernde Gewissheit für ihre Schwester. Meine Sympathie für ihre Schwester, für sie selbst, für ihre Mutter, darf ich sie ihnen beweisen, indem ich ihnen Umstände mitteile, die nichts als die aufrichtigste Verehrung, nichts als das ehrliche Bedürfnis zu helfen, ich glaube, ich habe das Recht dazu. Und doch, nachdem ich so viele Stunden gebraucht habe, mich zu überzeugen, dass ich das Richtige tue, habe ich nicht doch Grund zu der Befürchtung, dass es das Falsche ist? Er hielt inne. »Ich verstehe Sie«, sagte Elinor. »Sie haben mir etwas über Mr. Willoughby mitzuteilen, was weiteres Licht auf seinen Charakter wirft. Ihre Mitteilung ist die größte Geste der Freundschaft, die Sie Marian erweisen können. Jede Information sichert Ihnen meine unmittelbare Dankbarkeit, und Marians werden Sie mit der Zeit gewinnen. Ich bitte Sie, sprechen Sie.« »Das werde ich. Um es kurz zu machen, als ich Barton im letzten Jahr verließ. Aber so verstehen Sie nicht, worum es geht. Ich muss weiter vorher anfangen. Sie werden mich für einen sehr umständlichen Erzähler halten, Miss Dashwood. Ich weiß kaum, wo ich anfangen soll. Ein kurzer Bericht über mich selbst ist, glaube ich, nötig, und er wird kurz sein. Die Versuchung ist nicht groß für mich. Er seufzte schwer, bei einem solchen Thema ausführlich zu werden.« Er hielt einen Moment inne, um sich zu besinnen, und fuhr dann mit einem weiteren Seufzer fort. »Ihnen ist vermutlich eine Unterhaltung gänzlich entfallen. Es ist nicht anzunehmen, dass sie irgendwie Eindruck auf Sie gemacht hat. Eine Unterhaltung zwischen uns eines Abends in Barton Park. Es wurde an dem Abend getanzt, bei der ich auf eine Dame anspielte, die ich einmal gekannt habe und die in gewisser Weise ihrer Schwester Marian ähnelte. Keineswegs. Ich habe sie nicht vergessen, sagte Elinor. Er war anscheinend froh, dass sie sich erinnerte, und fuhr fort: Wenn ich mich nicht täuschen lasse durch die Unzulänglichkeit, die Voreingenommenheit zärtlicher Erinnerungen, dann besteht innerlich wie auch äußerlich eine starke Ähnlichkeit zwischen ihnen. Die gleiche Intensität des Gefühls, die gleiche Lebhaftigkeit der Fantasie und Gedanken. Diese Dame war sehr nah mit mir verwandt, eine Waise von Kind an und unter der Vormundschaft meines Vaters. Wir waren beinahe gleich alt und von frühester Kindheit an Spielgefährten und Freunde. Ich kann mich nicht an Zeiten erinnern, wo ich Eliza nicht geliebt hätte, und meine Zuneigung zu ihr, während wir aufwuchsen, war so groß, wie sie sie mir bei meiner augenblicklichen, trostlosen und unfrohen Ernsthaftigkeit wohl kaum zutrauen würden. Ihre Neigung zu mir war, glaube ich, so leidenschaftlich wie die ihrer Schwester zu Mr. Willoughby und, wenn auch aus anderem Grund, nicht weniger unglücklich. Mit 17 verlor ich sie für immer. Sie wurde verheiratet, gegen ihren Willen, mit meinem Bruder verheiratet. Ihr Vermögen war groß und unser Familienbesitz stark belastet, und das ist, fürchte ich, alles, womit das Verhalten eines Mannes, der zugleich ihr Onkel und Vormund war, entschuldigt werden kann. Mein Bruder verdiente sie nicht. Er liebte sie nicht einmal. Ich hatte gehofft, dass ihre Zuneigung zu mir ihr in allen Schwierigkeiten eine Stütze sein würde. Und eine Zeit lang war es auch so. Aber schließlich machte ihre unglückliche Lage, denn sie wurde sehr lieblos behandelt, ihre Entschlossenheit zunichte. Und obwohl sie mir versprochen hatte, dass nichts... Aber wie blindlings ich drauf los erzähle. Ich habe ihnen ja gar nicht erzählt, wie es dazu kam. Unsere Flucht nach Schottland stand unmittelbar bevor. Der Verrat oder der Leichtsinn der Zofe meiner Cousine wurde uns zum Verhängnis. Ich wurde weit weg in das Haus von Verwandten verbannt, und ihr wurde jede Freiheit, jede Gesellschaft, jede Unterhaltung vorenthalten, bis mein Vater seinen Willen durchgesetzt hatte. Ich hatte mich zu sehr auf ihre Stärke verlassen, und der Schlag war hart. Wäre ihre Ehe aber glücklich gewesen, dann hätte ich mich, so jung wie ich damals war, in ein paar Monaten damit abgefunden oder brauchte sie wenigstens jetzt nicht mehr zu beklagen. Das war allerdings nicht der Fall. Meinem Bruder lag nichts an ihr. Er fand sein Vergnügen, wo er es nicht hätte finden sollen, und behandelte sie von Anfang an sehr lieblos. Die Wirkung auf ein so junges, so lebhaftes, so unerfahrenes Gemüt wie Mrs. Brandon war nur zu verständlich. Zuerst ergab sie sich einfach in ihre verzweifelte Lage, und es wäre besser gewesen, sie hätte den Zeitpunkt nie erlebt, wo sie das Bedauern, das die Erinnerung an mich mit sich bringen musste, überwand. Aber darf man sich wundern, dass sie bei einem Mann, der Leichtsinn geradezu heraufbeschwor, und ohne einen Freund, der sie hätte beraten oder zurückhalten können, denn mein Vater überlebte ihre Heirat nur um ein paar Monate, und ich war mit meinem Regiment in Indien, allen Halt verlor? Wäre ich in England geblieben? Aber ich hatte die Absicht, dem Glück beider zu dienen, als ich mich auf Jahre entfernte und zu diesem Zweck meine Versetzung beantragte. Der Schock, den ihre Heirat mir versetzt hatte, fuhr er mit großer Bewegung in der Stimme fort, war nicht der Rede wert, war nichts verglichen mit dem, was ich empfand, als ich ungefähr 2 Jahre später von ihrer Scheidung hörte. Das war es, was mich so schwermütig, die Erinnerung an das, was ich durchmachte, noch jetzt. Er konnte nicht weitersprechen, erhob sich hastig und wanderte ein paar Minuten im Zimmer auf und ab. Bewegt von seiner Erzählung und mehr noch von seinem Kummer, konnte Elinor nicht sprechen. Er sah ihre Besorgnis und kam zu ihr, nahm ihre Hand, drückte sie und küsste sie voll dankbarer Hochachtung. Es kostete ihn ein paar Minuten schweigende Überwindung, bis er gefasst fortfahren konnte. Es vergingen fast 3 Jahre nach diesen unglücklichen Ereignissen, bevor ich nach England zurückkehrte. Meine erste Sorge, als ich schließlich ankam, war natürlich die Suche nach ihr, aber das Unternehmen war so vergeblich wie bedrückend. Ich konnte über ihren ersten Verführer hinaus keine Spur von ihr finden, und ich hatte allen Grund zu fürchten, dass sie anschließend nur noch tiefer in ein lasterhaftes Leben gesunken war.